Platte am Grab ist weggerollt, die Gruft ist leer, der Leichnam vor. Zwei Römer schauen sich ratlos an, wer außer Gott durchbringt den Tod. Die Platte am Grab ist weggerollt, die Gruft ist leer, der Leichnam vor. Zwei Römer schauen sich ratlos an, wer außer Gott durchbringt. Erschrocken finden sie statt Friedhofsluft ein helles Licht, weil Jesus auferstanden ist. Die Salbe war schon angerührt, mit der man Mumien konserviert. Der seligen Erinnerung blieb keine Zeit, weil Jesus lieb. Als er sich zeigt, glauben sie's noch immer nicht, verkünden sie im Jüngerkreis, die Liebe hat den Tod besiegt. Die Platte am Grab ist weggerollt, die Gruft ist leer, der Leichnam fort. Zwei Römer schauen sich ratlos an, wer außer Gott durchbricht den Tod. Hunderten und doch hält sich die Skepsis immer noch. Ein großer Toter und nicht mehr, bis Jesus sich dann selbst beweist. Wir pflegen seine Tradition, so dachten viele Leute schon. Nur seine Worte leben fort, Irrtum, denn Christus ist das Wort. Sich spürbar unter uns bewegt. Wer mit ihm spricht, hört Trost und Rat und findet jemand, der ihn liebt. Die Platte am Grab ist weg. Dann dreh dich um zu ihm, er lebt und Freude füllt den Raum der Angst. Und wer von uns am Ende ist, wer alles außer Schmerz vermisst, soll wissen, seine Gegenwart gibt Mut für einen Neubeginn. Wir sagen's laut trotz allem Spott, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und heute schon entscheidet sich, ob du mit Christus auferstehst. Die Platte am Grab ist weggerollt, die Gruft ist leer, der Leichnam fort. Zwei Römer schauen sich ratlos an, wer außer Gott durchbricht.